1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass meine Stimme in den feuchten, kalten Gassen und Straßen von Groningen während der Tage des Eurosonic Festivals vielleicht Schaden erleiden würde. Aber ich glaube, ganz so katastrophal wie vor mir ist es nicht. Befürchtet muss die Sendung also nicht I Lost My Voice in the Streets of Groningen nennen, wo ich diesen Titel eigentlich ziemlich cool und schön finde. Aber wir können das beim besten Willen so nicht nennen. Bleiben wir also heute einfach hier bei 1 Live 4. Es geht los mit einem Track aus der EP Trip Soul von Lenoir und Meriton. Wir haben 2 Stunden lang eben in Plan B schon darüber berichtet, über das Eurosonic Festival in Groningen, das seit diesem Jahr offiziell jetzt Eurosonic Norderslag heißt. Ursprünglich waren das mal 2 Festivals, zeitlich zusammenliegend, aber schon unterschiedlicher Natur, denn das Norderslag beschäftigte sich ausschließlich mit holländischen Bands. Diese beiden Festivals sind jetzt so zusammengewachsen, dass 3 Tage im Ganzen raus werden. 250 Bands, 20.000 Zuschauer, dazu 2.500 professionelle, wenn man so will, Leute aus den Bereichen Verlag, Agententum, Booker, Medienleute und. Also knapp 25.000 Leute. Man sieht viel, man hört viel und vieles ist doch recht inspirierend, um dann hier auch auf die ein oder andere Art und Weise einzutauchen oder unterzukommen in dieser Show. Ich habe mir aus meiner Ankunft in Groningen mittlerweile so eine Art Ritual gemacht. Ich bringe meine Klamotten ins Hotel, gehe dann relativ zügig in die Stadt, die ja relativ überschaubar ist. Sie besteht im Prinzip aus 2 großen Plätzen, dem Grotemarkt, also dem großen Markt, und dem Fischmarkt, mit zahlreichen, wirklich ausgesprochen hübschen Cafés. In eins setze ich mich hinein, schlage das Programmheft auf und überlege, wie ich den Abend ablaufe durch die verschiedenen Clubs, was man sehen kann, was man sich vielleicht verkneifen muss, wie die Wege sind. Und darüber hinaus, Ladies and Gentlemen, wenn ich erstmal im Café sitze und brüte, das kann dauern. Shut your eyes. Eyes open. Shut your eyes. Eyes open. 1 Live 4 hier und heute mit zum Teil ausgesprochenen, zum Teil auch einfach mal gedachten Gedanken zum Eurosonic Festival in Groningen, das gestern offiziell zu Ende gegangen ist, das über 3 Tage geht. Ihr habt davon gehört. Die Cafés in Groningen, ich mag sie und ich habe ja eben schon gesagt, wenn ich da erstmal sitze, dann sitze ich da auch und es läuft schöne, unterschwellig elegante, gedämpfte Musik, die aber nie cheesig oder blöde daher ist. Die Cafés selber haben eine gewisse Eleganz, die aber auch nicht übertrieben ist. Sie haben große Fensterfronten, man kann hinausblicken auf die jeweiligen Marktplätze, 2 große gibt es inmitten der Stadt. Kann die Menschen beobachten, wie sie in Tomaten, Äpfeln, Bananen, Ständen, Blusen, es gibt auch viel Klamotten zu kaufen, herumwühlen, Möwen, Tauben, die sich um irgendwelche Brotkrumen kloppen, wobei die Möwen nach meiner Erinnerung da zumeist die Oberhand behielten. Dann winkt man den Kellner heran und bestellt einen weiteren Kaffee, starrt in sein Programmheft und überlegt, wie man die Wege machen kann von dem einen Club zum anderen. Es gibt 2 von den insgesamt rund 25 Clubs, die ein bisschen weiter raus sind. Und ich hatte mir fest vorgenommen, in diesem Jahr den Simplon Club endlich mal zu knacken, der ein bisschen weiter außerhalb der Stadt ist, und überlegte, bin ich rüstig genug, da zu schaffen, komme ich rechtzeitig wieder zurück, um diese oder jene Band zu sehen. Irgendwann bricht man dann auf und die Musik, die ich hier gerade gespielt habe, Anthony and the Johnsons, der übrigens ein Thema war, obwohl er gar nicht spielte. Viele Leute haben über ihn gesprochen. Viele Veranstalter wollen ihn im Sommer verpflichten. Aber die Gagenforderungen sind astronomisch, liegen bei 100.000 Euro etwa, wie ich gehört habe. Anthony and the Johnsons eben gehört mit Orchester, Perverlist und Dr. Rocket sowie die italienische Band Jojo Mundi. Das war mein Versuch, hier mal so ein bisschen die musikalische Stimmung eines Groninger Cafés wiederzugeben. Dann verlässt man das irgendwann und geht in eine der Seitenstraßen, wo man dann in diesem Jahr den einzigen Akkordeonspieler sieht und hört, den es auf dem Festival gibt. Zumindest habe ich keinen weiteren gesehen. Dieser ist ein Straßenmusiker, war einmal ein Musikant, der spielte vor einem Lebensmittelladen, der spielte stundenlang mit leerem Magen. So müsste man das vielleicht umschreiben, denn direkt neben diesem Lebensmittelladen, an dem ich vorbeigehe und den kleinen runzligen Mann beobachte, da befindet sich der berühmte Groninger Plattenladen Plato, in dem viele Bands, die abends in den entsprechenden Clubs spielen werden, vorab schon im Nachmittag Unplugged-Konzerte geben. Der Plattenladen ist meist rappelvoll, hat auch ein gutes Angebot, bietet insbesondere die Platten der auftretenden Bands an, hat aber auch die ein oder andere exotische Platte, von der ich überzeugt bin, dass man die hier in Deutschland vielleicht gar nicht so einfach bekommen kann. Wenn zum Beispiel jemand wie John Auer von den Posies aus den USA eine Platte per Sticker, der aufgeklebt ist, über den grünen Klee lobt, dann werde ich einfach neugierig und beschließe, zumal der Preis erschwinglich war, sie mir einfach mal mitzunehmen. Die Rede ist von der amerikanischen Band Starling Electric, die ich in diesem Plato-Laden erstanden habe, zusammen mit einem Album von einer Band, die zwar auf dem Eurosonic aufgetreten ist, von der mir aber klar war, dass ich das logistisch wegemäßig nicht würde schaffen können. Aber ich bin heilfroh, dass ich mir das Album der Errors gekauft habe aus Großbritannien, die wir im Anschluss an Starling Electric hören werden. Die Errors, die auf dem Rock-Action-Label sind, das bekanntlich den Leuten von Mogwai gehört. Zumindest haben die meines Wissens das gegründet. Hier zunächst Starling Electric aus den USA, Clouded Staircase, ein in den allerhöchsten Tonen von John Auer gelobtes Album. Couldn't play no hush-hush songs. 1-2-4, da sind wir hier, zwei Bands vom diesjährigen Eurosonic Festival, die Arrows aus Großbritannien und romantische Schwerenöter, gerade gehört das schwedische Duo Pacific mit wirklich großartig gezirkelten Tracks. Ich kannte die beiden auch noch nicht, beide Gruppen haben im Simplon gespielt, Pacific mit deutlichen Einflüssen von Air, vielleicht auch ein bisschen Pet Shop Boys, sogar so alte Philly Sound Geschichten haben sich hier und da bei ihnen in die Songs eingeschlichen. Das Simplon ist bei einigen Kollegen so ein bisschen verrufen. Es liegt in etwa einer etwas schangeligen Gegend. Da wird's schon so ein bisschen düster in Groningen, nördlich, etwas außerhalb der Innenstadt. Beim Versuch, die Strecke mal abzugehen, habe ich unterwegs Pause gemacht. Wusste nicht genau, wie weit es war und landete in der Amicitia-Bar, einer einheimischen Kneipe, die man hier auch ruhig mal empfehlen kann. Man muss aufpassen, wenn man reinkommt. Oft liegt ein schlafender Hund direkt hinterm Vorhang, dass man nicht drauftritt. In der Ecke eine alte Heimorgel und dann so 4, 5 ausgemergelte Niederländer, die wahlweise an der Theke hängen oder an einem der 3, 4 Tische. Man lobt das niederländische Bier, das man bekommt, und schon ist man im besten Gespräch mit den Leuten, die einem dann sogar erlauben, ich habe dieses Laster ja nun leider noch, auch eine Zigarette rauchen zu dürfen. Das ist in Groningen nicht leicht, so mit Raucherclub und solchen Sachen wie hier, das gibt's da nicht. Die Rauchverbote in den Clubs sind kategorisch, da geht gar nichts. Wer eine Tasse Kaffee trinken will und dazu eine Zigarette rauchen möchte, der muss das auch bei kältesten Temperaturen draußen tun. Man kann das an einem der beiden Plätze in der Innenstadt beim Pralinenmann machen oder aber an einer der Marktbuden, wo wahlweise ein uralter Mann ausschenkt oder seine 40 Jahre jüngere Frau aus Asien. Sonst habe ich da nichts entdeckt. Aber Asien ist ein gutes Stichwort. Zwar gastierten keine asiatischen Bands auf dem Eurosonic. Es ist ja europäischen Bands vorenthalten, aber es liefen einfach so viele Leute rum, dass es schon gar nicht zu umgehen war, dass man irgendwann auch asiatische Musik in die Hand gespielt bekommt. Ich traf da zum Beispiel in einem Laden jemanden, der mir eine CD mit chinesischer Popmusik in die Hand drückte, versehen mit den Worten, dass er sagte, hier, hörst dir doch bitte mal an, die Sängerin ist meine Freundin. Daraufhin sagte ich zu ihm, sag mal, du hast mir doch vor 2 Jahren schon mal eine CD deiner Freundin zugesteckt, die kam aber doch meines Wissens damals aus Japan, aus Mexiko. Ja, sagt er, ich habe inzwischen aber eine andere Freundin und die kommt aus China. So hat er mir denn die chinesische Band Pet Conspiracy zugespielt, die ich beim Hören zu Hause gar nicht schlecht fand. 5 Tracks sind drauf auf dieser CD hier. Und ich spiele mal einen, der dem Vernehmen nach auf einem alten klassischen chinesischen Disco-Track beruht, eine Coverversion. Also dieser Titel heißt Depot. Hier ist die chinesische Band Pet Conspiracy. Eurosonic in Groningen, Musik liegt in der Luft und das wirklich in jeder Hinsicht. Und so kommt man dann auch glücklicherweise, muss ich sagen, an Pet Conspiracy, eine fünfköpfige Band aus chinesische Band aus Peking mit Edo, einem italienischen Drummer, den es als Designer, wenn ich das richtig behalten habe, wie ich mir habe sagen lassen, ebenfalls nach Peking verschlagen hat. Es gibt zahllose Plakate in der Stadt, die auf die zahllosen Konzerte hinweisen. Aber es gibt zudem nochmal viele, viele Plakate, die sich mit weiteren musikalischen Themen beschäftigen, die jetzt nicht unmittelbar mit dem Eurosonic Festival in Verbindung stehen. Eins ist mir da besonders aufgefallen. Osdorp Posse steht oben drauf. Osdorp, das ist ein Stadtteil aus Amsterdam, den man neudeutsch mit dem Begriff Problemstadtteil wohl heute belegen würde. In diesem Stadtteil Amsterdams in Osdorp hat sich bereits Anfang der 90er Jahre eine fünfköpfige niederländische Hip-Hop-Band gegründet, die erstmal sowieso zu den ersten ihrer Art dort gehörte und die allen anderen Crews etwas voraus hatte. Sie rappte nämlich in der eigenen Sprache. Ich bin durch einen puren Zufall damals an eins der Alben der Osdorp-Posse gekommen und wo ich jetzt ihr wirklich rührendes Plakat sah, das Abschied verheißt. Sie gehen also in den Niederlanden auf große Abscheidstour. Da habe ich gedacht, ich versuche doch mal, die Osdorp-Posse mal wieder rauszuziehen. Wir hören hier niederländischen Hip-Hop aus dem Jahr 93, 94 etwa müsste es gewesen sein. Osdorp-Posse. Dit is voor de Willenezels. Krijgen een goeie dis, doel naar bemoeienis. Leer wat groeien is, zeggen mij niet boeien is. Dus ik laat je voelen wie de slechte, wie de goeie is. Deppies, thema, tot aan beneden breda. Vond als een bot op een elite, bief van zeda. Goeie dope rappers, geen goedkope neppers. Maar de crème de la crème van de rap-pop peppers. Deze fella rappers, jella, kon je wel laten vertellen. Dat je met de fella sneller niet even moet rellen. Dus ga mij niet fokken, want ik ga je bokken. Omtokken, tokken, als een kippetje gestokken in de hokken. Dikke vette etters spetten, wil je mij wel even pletten. Dan mag jij wel opgeletten, dat ik jou niet opgezet. Top op, rot, top, job, op je kop. Nee, de rob is aan de top, omdat ik simpel ben, niet stop. Snop. Ik ben de goeien in het vloeien. En menig andere rapper die loopt niet nog met de knoeien. Want ik ben de goeien in het vloeien. Ze hebben wel de ruwe, maar ze weten niet te roeien. Vloeien is stoeien met de goeie zinnen. Hoe je moet vloeien is boeien en boeien, dat doe je. Wel of niet, stop een snelle beat. Wij vertellen niet dat je het kan leren, want je moet het maar proberen. En dat zijn de keren dat de heren moeten leren met de eren. Want Def is niet te imiteren. Jonge jongen, wat een domme jongens. En mijn personen staan begonnen zonder dat ze mij zelfs konden even naren. Want ik ben er niet te bedaren. Rare halen. Vergaren maar jaren ervaren. Groentje, want jij zet daar nog je schoentje. Toen ik al gangster werd en over elke boeitje. Dik een vette rijkoepletten vloeiden als benzine. Dopels, morfine, heroïne en cocaïne. Dus ik wil gaan maar grienen. Want ik mag rappen dingen en mijn tochten het verdienen. Dus dames, dames, kom toch snel. Want de beste rapper van het land is vrijgezel. Maar ik doe geen beroepie op een bellerige groepie. De zoeren van een stoepie, ga maar zuigen op een snoepie. Ik wil onderzoeken met oefjes al mijn freestyle steuntjes. Paard zit ik in de vechten opgerolde randen op lintjes. En ik ruim een uur voor mijn pure literatuur. En stop de supercirkels in de zakken zaadzuur. Ik ben de goeie in het vloeien. En menig andere rapper die loopt hier nog mee te knoeien. Want ik ben de goeie in het vloeien. Ze hebben wel de ruwe, maar ze weten niet te roeien. De eerste, de beste, naar de beste gaan we testen. Met de resten zie de rest voor de gebessen zich gestrest. Ik laat de gore vieze worden door je oren vliegen. Om je oren te bedriegen, maar nou door je poten liegen. Dranken mensen liever me niet volgen wat ik zeg. Toch ben ik aan het vloeien zonder hobbels in de weg. Wil jij mijn concurrent zijn ook jongen, wat een pech. Dan word je de zoveelste die je keilen om mijn leg. De mensen van de Nederlandse red doen niet de Nederlandse nep. Omdat ik rap hem daarom vele standen heb. De O-S-T-O-R-B P-O-S-S-N doet ook mijn geen karaoke. Maar een live show, hey, dus wat liever met een ander, oké. En als je naar de bossen niet zo makkelijk hebt, ga dan maar lekker door met je hakkelige rap. Ja, irritant kluntje, jij rap wel als een stuurtje. Maar jij bent zware klos, zelfs je battle met een os. Want sukkels die met vissen, die zijn zich aan het vergissen. Die gaan in een broekje vissen, voor ze tanden moeten missen. Welke neuker, weet dan nog een hele leuke motivatie met de buiken. Want mijn handen die gaan jeuken. Hoeveel sukkels zou vertellen dat die rap slecht. Geen een van je moet de neukers neemt te weg. Wow, ik ben de goeie in het vloeien. En menig andere rapper die loopt niet nog mee te knieën. Want ik ben de goeie in het vloeien. Ze hebben wel de riemen, maar ze weten niet te roeien. Ik ben de goeien in het vloeien. En menig andere rapper die loopt hier nog mee te knoeien. Want ik ben de goeien in het vloeien. Ze hebben wel de riemen, maar ze weten niet te roeien. En voor alle rappers van de posie, blijf groeien. Zonder jullie was de Nederlandse nooit zo groot geworden. Vrede. Mit Martin Günther um 23 Uhr. Koch kann Ministerpräsident in Hessen bleiben. Podolski-Wechsel ist angeblich perfekt und das Wetter wird nachts teils eisig. In Hessen haben CDU und FDP künftig wieder gemeinsam eine Regierungsmehrheit. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis bleibt die CDU bei der vorgezogenen Landtagswahl heute mit 37,2% zwar annähernd beim mageren Ergebnis aus dem vergangenen Jahr. Die FDP legte aber ordentlich zu auf 16,2%. Ministerpräsident Koch kann sich daher trotzdem als Sieger sehen. Wir sind nicht vollständig mit dem Ergebnis zufrieden, aber mit einem sind wir sehr zufrieden, dass wir in diesem Kampf zwischen einer linken Mehrheit, die ja bisher im Landtag bestand, und einer bürgerlichen politischen Mehrheit ein so klares Signal von den Bürgerinnen und Bürgern Hessens bekommen haben. Die SPD sinkt bei der Neuwahl auf ein historisches Tief, 23,7%. Parteichefin Ypsilanti trat zurück. Die Grünen legen auf 13,7% zu. Die Linke kommt mit 5,4% gerade so in den Hessischen Landtag. Die Kriegsgegner im Gazastreifen sind nun offenbar zu einer Waffenruhe bereit. Nach der israelischen Regierung hat sich heute auch die palästinensische Hamas-Organisation dafür ausgesprochen. Die Feuerpause soll erstmal für eine Woche gelten. Wenn Israel in dieser Zeit sein Militär aus dem Gazastreifen zurückzieht, ist die Hamas auch mit einem längeren Waffenstillstand einverstanden. Die ersten israelischen Panzer sind bereits auf dem Rückweg. Die Kämpfe im Gazastreifen haben 3 Wochen gedauert. Etwa 1.300 Menschen wurden dabei getötet. Die Bundesregierung hält ein gegen Deutschland gerichtetes Al-Qaida-Video für echt. In dem Video hatte ein Mann auf Deutsch mit Racheakten für den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan gedroht. Das Innenministerium geht nach eigenen Angaben davon aus, dass der vermummte Mann Deutschland im vergangenen Jahr verlassen hat, um sich in einem Terrorcamp ausbilden zu lassen. Wahrscheinlich habe er auch Kontakt zu den Führungskreisen des Terrornetzwerks Al-Qaida. Die Rückkehr von Fußballnationalspieler Lukas Podolski von Bayern München zum 1. FC Köln ist offenbar perfekt. Der Transfer zur nächsten Saison soll nach übereinstimmenden Angaben des Kölner Express und der Münchner TZ morgen offiziell bekannt gegeben werden. Die Vereine haben sich demnach auf eine Ablösesumme von 10 Millionen Euro geeinigt. Aus Köln berichtet Jochen Hilgers. Es gibt nur einen Haken für den Transfer zur kommenden Saison. Der Vertrag gilt nur für die erste Liga. Das heißt, der FC muss auf jeden Fall die Klasse halten, um Podolski verpflichten zu können. Der Stürmer wird dann aber zum teuersten Spieler des gesamten Kaders. Sein Jahresgehalt wird auf 2,5 bis 3 Millionen Euro geschätzt. Der Vertrag soll für 4 Jahre gelten, so Insider. 1 Live. Sektorwetter. Die Nacht wird trockener und es kühlt runter auf plus 3 bis minus 4 Grad. Morgen vom Südwesten her Wolken und Regen. In den Bergen fällt noch Schnee und es wird etwas milder. In Lemgo bis 6 Grad. Herten und Aachen kommen auf 8 Grad. Am Dienstag meistens trocken und die Sonne scheint dann auch mal. Auf der A61 Koblenz Richtung Mönchengladbach hat es einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen gegeben. Deshalb ist die Autobahn zwischen Bergheim Süd und Bergheim noch ungefähr bis Mitternacht gesperrt. Wenn ihr euch auskennt in dem Bereich, fahrt bitte weiträumig drumherum und auch dabei aufpassen, damit es nicht noch mehr Unfälle gibt. Denn in vielen Teilen Nordrhein-Westfalens sind die Straßen glatt. Eins live. Vier. Okay, ich möchte fortfahren mit weitgehend Titeln, die in irgendeiner Form eine Anbindung an das Eurosonic Festival in Groningen, Niederlanden haben. Es gibt auch, das kann ich vielleicht schon vorwegnehmen, Spuren in Sachen Drum and Bass, die uns im Verlauf der heutigen Show noch nach Groningen führen werden. Ich spiele hier dennoch zunächst einmal etwas von einem Sampler DAT Music 2, der jetzt soeben herausgekommen ist. Lynx, der nun wirklich nicht in Groningen gewesen ist, der aber zusammen mit Hellraiser einen so durchschlagenden Track gemacht hat, dass ich euch den nicht vorenthalten möchte. Hier ist Shady Pastimes. Mit seinen minimalen, aber enorm einfallsreichen und sehr druckvollen Tracks kam Lynx im Jahr 2007 an die absolute Spitzenklasse der Drum and Bass, britischen Drum and Bass Szene heran. Dieser Track knüpft nahtlos an seine Klasse an, die er 2007 insbesondere bewiesen hat. Im letzten Jahr war es etwas ruhiger um ihn, aber ich habe mir sagen lassen, es gibt eine unheimliche Latte von Tracks, die er jetzt in der Röhre hat und in 09 auch veröffentlichen will, veröffentlichen soll. Darunter auch etliche Tracks, die Lynx, wie er das ja schon mal gemacht hat, mit dem Düsseldorfer MC Chemo produziert hat. Hier zusammen mit Hellraiser, Shady Pastimes, sein Track auf der von Markus Intellex präsentierten Drum and Bass Compilation DAT Music 2. Belgien war in diesem Jahr auf dem Eurosonic Festival in Groningen das Land, das schwerpunktmäßig präsentiert wurde. Jedes Jahr trifft es da eine andere Nation, dieses Jahr also Belgien. Und wenn man sich mal in belgische Bands hineinversetzt, dann fällt es nicht schwer einzusehen, dass die Bands es schwer haben, denn ihr Erfolg im eigenen Land ist allzu oft ja nur ein halber Erfolg. Der Graben zwischen Flamen und Wallonen, Artikel darüber, schwappen längst auch in schöner Regelmäßigkeit hier nach Deutschland rüber. Dieser Graben ist über die Jahre immer tiefer geworden und nimmt bisweilen sogar besorgniserregende Züge an. Und Flamen mögen keine Wallonen und Wallonen umgekehrt keine Flamen. Belgische Bands, das ist mein persönlicher Eindruck, sind unheimlich instabil. Sie versuchen etwas, sie haben vielleicht kleinere Erfolge, sie versuchen ins Ausland zu gehen, oft genug scheitert das. Sie lösen sich auf, gründen wieder was Neues, sie entflammen sich, die Musiker immer wieder. Ich bin oft in Belgien gewesen in den letzten Jahren, habe das erleben können. Müde werden sie nicht, aber es gibt so nicht die richtige Band, das Projekt, an das sie wirklich so mal jahrelang glauben und das sie nach vorne treiben. Das ist mein persönlicher Eindruck. Tatsache aber ist, es standen etliche belgische und auch gute belgische Bands in diesem Jahr auf der Bühne. Es gab in Groningen viele Publikationen, Hefte, Bücher sogar über die belgische Szene. Und in all diesen Publikationen tauchte immer wieder der Name eines Mannes auf, der bereits 1977 den vielleicht bis heute größten Pop-Hit innerhalb von Belgien geschaffen hat. Wenn man so will, ein Welthit. Ein Track, an den man immer wieder denken muss, der immer wieder Berührungspunkte auch mit zeitgenössischen Tracks aufweist. Quod erat demonstrandum, ladies and gentlemen, was zu beweisen wäre oder zu beweisen ist. Es gibt hier in Deutschland einen Popsong, der mich so frappierend schon immer an Plastic Bertrand erinnert hat, den ich jetzt nämlich spielen möchte mit seinem Welthit aus dem Jahr 1977. Und dass dieser Song immer noch herum meandert, vagabundiert, das mag der Track danach verdeutlichen. Hier ist Plastic Bertrand aus Belgien mit Saplan Promar. Sur mon lit à bouffer, salant en buvant, prends mon whisky, quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs, allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre. Que le ciel me tombera sur la tête. Paris en face et marre à tout casser. L'évier, le bar me laissant seul comme un grand connard. Le pied dans le plat, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, moi, moi, moi, ça plane pour moi. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi. Gegen eure Nagelpflegelotion, meine Zähne gegen die von Dr. Best und sein Sohn, meine Seele gegen eure sattere Epilation. Zwar am Ausverkauf im Angebot die Sonderaktion, tausche blödes altes Leben gegen neue Version. Ich hatte es kaum zu Hause ausprobiert, da wusste ich schon, an dem Produkt ist was kaputt, das ist die Reklamation. Ich will, ich tausch nicht mehr, ich will mein Leben zurück. Ich tausch nicht mehr, ich will mein Leben zurück. Ich tausch nicht mehr, ich will mein Leben zurück. Guten Tag, ich will mein Leben zurück. Guten Tag, ich will mein Leben zurück. Guten Tag, ich will mein Leben zurück. Guten Tag, ich gebe zu, ich war am Anfang entzückt. Euer Leben zwickt und drückt, nur dann nicht, wenn man sich bückt. Guten Tag. Für ein müdes Halleluja am Boden, meine Zähne gegen eure zahme Revolution, Visionen gegen die totale Television, zwar im Ausverkauf im Angebot die Sonderaktion, tausche blödes altes Leben gegen neue Version. Ich hatte es kaum zu Hause ausprobiert, da wusste ich schon, an dem Produkt ist was kaputt, das ist die Reklamation. Ich will, ich tausch nicht mehr, mein Leben zurück. Ich tausch nicht mehr, mein Leben zurück. Ich tausch nicht mehr, mein Leben zurück. Guten Tag, ich will mein Leben zurück. Ich war am Anfang entzückt, aber euer Leben zwickt und drückt, nur dann nicht, wenn man sich bückt. Guten Tag. Mobiltelefon von Dr. Besser sein Sohn. Sonderaktion. Es ist die Reklamation der ganzen deutschen Nation. Revolution, Visionen gegen die totale Television. Es war ein Ausverkauf im Angebot, die Sonderaktion. Blödes altes Leben gegen neue Version. Ich hab es kaum zu Hause ausprobiert, da wusste ich schon, in dem Produkt ist was kaputt, das ist die Reklamation. Ich will, ich tausch nicht mehr, mein Leben zurück. Ich tausch nicht mehr, mein Leben zurück. Ich tausch nicht mehr, mein Leben zurück. Ich tausch nicht mehr, mein Leben zurück. Ich tausch nicht mehr, mein Leben zurück. Ich tausch nicht mehr, mein Leben zurück. Ich tausch nicht mehr, mein Leben zurück. Guten Tag, ich will mein Leben zurück. Comanda do bailezão amanhã e se domo los senos langa. É muito bicho na fanta. Fim de semana no Chihuahua. Meto meu pipo, assim sabula. Isso é a parte como toca lá. Mas é o equipe pra vos comandar. Doce tipo gelado é muqua. Elevo o consumo de cuca. Mesmo quem não gosta me escuta. Tô pronta pra qualquer disputa. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Garina não se atrapalha, a Betty é que avacalha. Estilo meu é que é puro, dama recente no kuduro. Aqueço noite no musulo, no kuduro cura maculo. Batida não é só pros loucos, maluco é no papa que toco. Faço xingue lá quando foco, por mais que cuia é sempre pouco. Toca na vizinha curibota, ele pergunta quem é que voa. Sonic Groning, es ist späte Freitagnacht, der Laden in der Groninger Nordstadt, es ist erneut das Simplon, steht absolut Kopf während der Zeit, wo das Buraka Som Sistema aus Lissabon auf der Bühne steht, in dessen Musik sich so vieles spiegelt, was insbesondere im letzten Jahr mit einer Nachhaltigkeit wie nie zuvor nach vorne gekommen ist. Beilefunk, Baltimore Club, Elektro, Kuduro hier, eine sehr rhythmische Musik aus Angola. All das mischt sich im Sound des Buraka Som Sistema. Einige Veranstalter treffe ich im Laden, die ganz heiß darauf sind, Kontakt mit der Gruppe zu bekommen, um sie für eins der sommerlichen Festivals verpflichten zu können. Wir haben gerade Musik aus der Rough Diamond EP gehört. Neben mir steht ein heillos betrunkener Mensch, der wahlweise absichtlich oder versehentlich mir ständig seinen Wodka ins Bier schüttet und mich während des Konzertes ständig bedrängt. Ich solle mit ihm doch mal zur Nordsee wandern, aber bitte nur über Osnabrück. Ich sage auf gar keinen Fall und das Thema scheint erledigt. Da tritt jemand auf mich zu, der so gar nicht die Arme in die Höhe hält, wie das die meisten im Club tun, sondern der regelrecht Tränen in den Augen hat. Ich kann das so sagen. Sein Name ist Markus. Er kommt nämlich gerade von einem Konzert in der Groninger Innenstadt, das mehr oder weniger auf einem etwas größeren Dachboden stattgefunden hat, unter dem Dach des Grand Théâtre, des großen Theaters, direkt am großen Marktplatz in Groningen. Dort hat er zwei Schwestern gesehen aus Schweden, deren Konzert er mir so intensiv und wahrhaftig wirklich mit Tränen in den Augen beschreibt, dass ich sage, Markus, ich glaube dir jedes Wort und ich werde wirklich alles tun, wenn ich nach Hause komme, um über diese zwei Schwestern etwas herauszubekommen. Sie kommen aus Enskede, das ist ein Vorort im Süden von Stockholm. Die beiden sind 14 und 17 Jahre alte Schwestern. Sie nennen sich First Aid Kid und sie sind, wie viele andere Mädchen auch, zunächst mit Britney Spears groß geworden. Dann haben sie aber durch einen dummen Zufall oder einen guten Zufall Conor Oberst gehört und haben ihre musikalische Richtung komplett geändert. Es gibt bisher nur eine EP von ihnen, die ich nicht habe, aber immerhin ist es mir gelungen, eine Coverversion aufzugabeln, bei der die beiden Schwestern First Aid Kid einen Track der Fleet Foxes covern, nämlich Tiger Mountain Peasant Song. Und genau diesen möchte ich jetzt von First Aid Kid aus Schweden spielen. Es ist wirklich ganz fantastisch. Wanderers this morning came by. Where did they go? Graceful in the morning light. Banner fair, follow you softly in the cold mountain air. Through the forest down to your grave, where the birds wait and the tall grasses wave. Upsa, was habe ich denn jetzt gemacht? 1Live4, es ist schwierig. First Aid Kid haben wir gehört, um den Namen einfach nochmal hier in die Runde zu werfen. Ich roll das Ganze anders auf. Ich sage jetzt einfach mal, dass Folkmusik in den letzten Jahren nicht nur auf dem Eurosonic Festival, sondern auch anderswo immer stärker in den Vordergrund gekommen ist und dass sich auf diesem Gebiet, insbesondere wenn Folkmusik sich mit wie auch immer gearteter elektronischer Musik mischt, jede Menge tut und wirklich immer neue interessante Sachen nach vorne gespült werden. Wer in Groningen einen wirklich richtig souveränen Eindruck gemacht hat, ist jemand, den wir hier bei 1Live jetzt seit einigen Tagen auch schon sehr intensiv spielen, nämlich James Yule aus London. Ein Laptop-Folkbade, wenn man so will, bei dem aber er wird häufiger mit Patrick Wolf verglichen, die technischen Aspekte schon im Vordergrund stehen. Die Gitarre hat er doch sehr häufig auf dem Rücken hängen und ergeht sich schon in sehr klug ausgedachten, raffinierten, leicht transigen Elektro- und Techno-Tunes, die sehr ausgetüftelt sind. Bei ihm ist das mehr als so eine punktuelle Effekthascherei. James Jewell möchte ich hier unbedingt spielen mit einem Titel, der sich auch so ganz langsam aufbaut, aber dann in einen wunderschönen Groove geht. Und danach kommt eine ganz verrückte Geschichte. Mikachu and the Shapes. Sonic in Groningen. Es liegt auf der Hand, dass ich während dieser Tage natürlich versuche, an einige Tonträger zu kommen, die ich dann hier auch präsentieren kann. Tonträger, die man sich besorgt oder die einem auch zugespielt worden. Wenn ich es so recht bedenke, war der gerade gehörte Track so das erste Stück Musik, das mir jemand zugesteckt hat. Und zwar, woanders könnte man so eine Basswumme gut übergeben als hinterm Hauptbahnhof Oberhausen. Dort traf ich mich mit einem jungen Fotografen vom Niederrhein, mit dem gemeinsam ich die Fahrt nach Groningen dann angetreten habe. Wir haben gerade Koma aus Köln gehört, die selber in Groningen nicht aufgetreten sind, die sich aber mit ihren Tracks, dies ein neuer, der erst im März offiziell erscheinen wird, in den letzten 12, 15 Monaten enorm nach vorne gespielt haben, die unter anderem in den kommenden Monaten auch Gastspielen etwa in Paris entgegensehen. Embargo ist der Track von Koma, den ich gerade gespielt habe. Davor, das war ein Trio aus Ost-London, East-London, Mikachu and the Shapes. Das waren vielleicht drei Typen. Ich hätte Stein und Bein schwören können, dass der Frontmann ein 12- bis 13-jähriger Junge ist. Aber dann änderte sich die Bühnenbeleuchtung und er wurde geringfügig älter, vielleicht 16, 17. Die drei spielten einen desolaten, vielleicht kann man mit zugekniffenem Auge wirklich sagen, Folk-Grime, der teilweise so kaputt und dilettantisch war, dann aber blitzten immer wieder absolut geniale Momente auf. Und seit ich der Mikachu and the Shapes heute Nachmittag auf MySpace besucht habe, weiß ich, dass der 7 oder 12 oder auch 16-jährige Junge in Wahrheit ein Mädchen ist. Das war also wirklich beim besten Willen nicht zu erkennen. Ganz nebenbei habe ich festgestellt, dass es auf der MySpace-Seite von Mikachu and the Shapes ein Mixtape gibt, das frei herunterladbar ist. Und dieses Mixtape ist wirklich ganz, ganz fantastisch mit kaputten Folk-Tracks. Dann kommen wieder so ganz lose Grime-Nummern, wo immer sie die auch aufgetrieben haben mögen. Ich kannte nichts, was ich auf dem Tape gehört habe. Ich möchte es hier gleichwohl aber nicht senden, weil die Qualität wirklich zu schlecht ist. Wer trotzdem da Interesse hat, Mikachu and the Shapes, das sind die drei, die ich davor gespielt habe. Ein interessantes neues Warps-Signing auf dem Eurosonic Festival. Tim Exile, ehemals hat er Drum and Bass produziert. Family Galaxy ist ein Track, den es weltweit aktuell nur 250 Mal gibt. Ich bin froh, ihn hier präsentieren zu können. Hier ist Tim Exile, neu auf dem Warp-Label. Musik 1 Live 4, das war vielleicht eine Kiste hier. Tim Exile mit Family Galaxy. Ein Track, der düster beginnt, dann aber einen, wie könnte ich sagen, etwas fiesen Humor entwickelt mit unterschiedlichen Rhythmen, die da aufeinander klatschen, so als sei ein mega schlechter DJ am Werk, der zwei Tracks nicht übereinander bekommt. Mehr von Tim Exile im Laufe dieses Jahres, dann auch ein ganzes Album. Das hier ist der Vorbote dazu. Wer nach Groningen fährt zu diesem Eurosonic, der kann viel sehen, erleben, ist ganz klar. Aber der muss natürlich irgendwann dann auch mal ins Bett. Bei 22, 23 Leuten, die für 3 Tage da in den Ort einfallen und schlafen wollen, reichen die Hotels natürlich lange nicht aus. Aber es gibt viele Grachten und Kanäle. Und auf diesen Grachten und Kanälen, die Stadt Groningen, 170.000 Einwohner, ist nur 30 Kilometer von der See entfernt, gibt es zahlreiche Boote, die anzumieten sind, Wohnboote. Die Preise schwanken da extrem zwischen 30 Euro und durchaus auch 70 und 80 Euro pro Person pro Nacht. Wer weder ein Hotel noch ein Boot erwischt, der kann es auch in der örtlichen Tiefgarage versuchen. Er sollte es, wenn er im Wagen schlafen will, auch da versuchen, denn wild parken ist teuer, kostet 60 Euro. Ich kenne jemanden, der mit seinem Auto in der Tiefgarage geparkt hatte und dort übernachten wollte. Die befindet sich unter dem Krankenhaus, das größte in Groningen und meines Wissens auch das größte in den Niederlanden insgesamt. Ein Krankenhaus, das alleine 10.000 Menschen beschäftigt, ein Hospital Zentrum, ein wirklicher Koloss. Wenn man jetzt nachts um 3 Uhr in diese Tiefgarage will, dann kann man die nur erreichen, indem man in das Krankenhaus reingeht. Das ist aber verschlossen. Also muss man da warten, bis jemand eingeliefert wird. Und derjenige, der mir das erzählt hat, der erzählte dann, er hätte eine Viertelstunde gestanden vor dem Krankenhaus. Dann wäre jetzt in An- und Abführung glücklicherweise jemand gekommen, ein Krankenwagen mit einem Patienten, der sich den Arm komplett aufgeschnitten hatte. Und dann wäre die Tür zum Krankenhaus natürlich aufgegangen und er hätte hinter den Sanitätern hinterher schleichen können und ab runter in die Tiefgarage. Also das ist nicht ganz leicht, aber am Ende doch machbar. Wenn es auch mit der Tiefgarage nicht klappt, dann gibt es noch das billigste Hotel in der Stadt. Da kostet die Übernachtung 4,60 Euro. Das ist das Obdachlosenasyl. Wir waren in der glücklichen Situation, jemanden kennenzulernen, der sich da auf dem Sektor besonders gut auskennt. Peter Mantau ist ein Holländer, der in Groningen schon lange auf der Straße lebt, der ehemals mit einer Deutschen verheiratet war aus Koblenz, der uns das alles sehr nett erzählte, dass er auch mal einen Autoscooterbetrieb hatte, viel hier im Sektor auf unterschiedlichsten Jahrmärkten unterwegs war, mehr als 20 Jahre lang Autoscooter Mantau. Und als wir uns von ihm verabschiedeten und den letzten Euro, den wir noch hatten, ihm in die Hand gedrückt hatten, da bat er uns dann doch noch einen Gruß hier loszuwerden an Schlüters Boxtruppe, mit denen er jahrelang über verschiedene Jahrmärkte getingelt war. Ich will das hier gerne in der Form tun. Weiß ich nicht, ob das jetzt direkt ankommt. The Ring, Boxtruppe Schlüter. Aber immerhin können wir auch die hier mal einfach ins Spiel bringen. So, meine Damen und Herren Sportsfreunde, wollen Sie dieses gewaltige Miterleben? Wollen Sie bitte dabei sein? Dann beeilen zur Kasse. Durchkommen bitte, angebildet Boxschwabe-Truppe. Links und rechts reingehen. Roger Trash soll sich jetzt gleich fertig machen, schon mal warm machen, damit er richtig angeheizt im Ring kommt. You're sad. I wanna be your what's happening. Gleich die Infos hier bei 1 Live 4. Zuvor zwei Bands, die zwar nicht in Groningen spielten, die aber im Gespräch sind, die auf der Wunschliste vieler Veranstalter, Festivalveranstalter für den Sommer ganz oben stehen. Off Montreal hier und gleich noch die Spinto Band. Okay, ich möchte weitermachen mit Bands, die auf mittel- oder aber unmittelbare Art und Weise mit dem Eurosonic Festival verknüpft sind. Am späten Donnerstagabend habe ich in Groningen den vielleicht traditionsreichsten Club der Stadt betreten, das Vera, das seit mehr als 20 Jahren weit über die Grenzen Groningens hinaus bekannt ist. Alle Größen, insbesondere der Indie-Musik, haben dort oder sind dort irgendwann einmal möglicherweise auch mehrfach abgestiegen. Im Vera spielte eine Band, die mit ihrem uniformierten Outfit Hits so ein bisschen an die 60s-Bands von vor über 40 Jahren erinnerte. Die vier Musiker trugen allesamt blaue Jeans und marineblaue Oberhemden und sie schüttelten sich einen harten, staccatohaften Beat aus den Gitarren, Bässen und Schlagzeugen. Einen Überbeat gewissermaßen, dass ich das Gefühl hatte, hier stehen die neuen Monks. Die Rede ist von den Baddies. 1, 2, 4, Eurosonic Groningen 2009, eben gehört die Baddies, eine, wie ich finde, hochinteressante Band, deren Tracks so hart sind, so schnell, die so schnell zur Sache kommen, dass die Gruppe überhaupt keine Zeit hat, große, wohlfeile Melodien in ihren Songs zu platzieren. Das muss alles rucki-zucki gehen. Ein wildes Staccato, das mich persönlich an die ehemalige GI-Band Monks, die von Deutschland aus nicht mit sonderlich viel Erfolg gesegnet war, hinterher aber, wie einige wissen werden, kulthaft verklärt worden ist. An diese Band hat mich das erinnert. Entsprechend haben wir die Monks gehört. Diese Gruppe hier, Ride, längst verblichen aus England, soll ein bisschen zur Umschreibung dessen dienen, was ich am späten Freitagabend in einem Groninger Club namens Shadrach gesehen habe. Ich war mit einer Clique, wenn ich das so sagen kann, von Indie-Nerds unterwegs. Die hatten mich in diesen Shadrach-Laden gezogen. Dort spielte die britische Band The Big Pink mit viel Distortion, schichtenreichen Gitarren, viel Psychedelik. So ein bisschen Einflüsse von Ride, die wir hier hören, Spaceman 3. Der damalige Ride-Kopf Andy Bell ist ja jetzt Bassist bei Oasis. Und einige von euch werden ihn möglicherweise morgen Abend oder heute Abend genauer gesagt in der Düsseldorfer Philipshalle eben mit Oasis sehen. The Big Pink haben einen starken Eindruck auf mich hinterlassen. Leider ist es mir nicht gelungen, von ihnen direkt Musik aufzutreiben. Aber so in etwa hat es geklungen. Wir standen da, trafen einige Holländer, ganz interessant. Die waren aus einer Nachbarstadt gekommen, Assen, berühmt für die dortige Motorradrennbahn. Das war ganz lustig. Mal sprach man über die Band The Big Pink. Dann ging es über alte Motorradhelden Tony Mang. Ich habe mal meine Indie-Nerds gefragt, kennt jemand von euch Tony Mang? Aber da war nur Schulterzucken. Da war nichts. Trotzdem, der Name muss auch hier erwähnt sein. Und dann sprachen wir plötzlich wieder über belgische Bands, die ja den Schwerpunkt des diesjährigen Eurosonic Festivals bildeten. Und einer der Holländer sagte was ganz Interessantes, das ich vom Wahrheitsgehalt her nicht nachprüfen kann. Er nämlich sagte, man könne die belgischen Bands nur dann richtig verstehen, wenn man den Film von Koen Mortier nach einem Roman von Herman Brüsselsmann gesehen hat mit Namen Ex-Drummer. Dieser Film kam meines Wissens 2007 in die Kinos. Ich habe ihn damals versäumt, habe aber jetzt in Groningen die Gelegenheit genutzt, mir das Ganze, diesen Film auf DVD zu holen. Es geht in diesem Film um einen heruntergekommenen Literaten, der sich mit drei recht üblen Gestalten einlässt. Der eine jemand, der seine Frau schlägt, der andere ein Typ, der hoffnungslos den Drogen verfallen ist, ein dritter, weiß ich nicht, der auch irgendwelche Laster mit sich herumschleppt, und diese vier gründen eine Punkband. Um diese Band herum verläuft dann der Film Ex-Drummer von Koen Mortier nach dem Roman von Herman Brüsselmanns. In der kurzen Zeit war es mir nicht möglich, mir den Film anzugucken, aber ich werde das ganz, ganz zügig nachholen und mache entsprechend weiter mit einer der interessanteren aktuellen zeitgenössischen belgischen Bands, den Girls in Hawaii und ihrem Album Plan Your Escape, also Plane deinen Ausbruch. Seem to me I do. 1 Live 4. Neben dem in dieser Sendung mehrfach erwähnten Club Simplon gibt es in der südlichen Innenstadt von Groningen einen weiteren, die Puddingfabrik. Ich sage das einfach mal für Leute, die vielleicht bei Gelegenheit mal die Stadt besuchen werden. Auch in der Puddingfabrik laufen eher Dancefloor-orientierte Sachen. Am späten Freitagabend gastierte dort unter anderem das Duo Aeroplane aus Belgien, das sich im letzten Jahr ziemlich nach vorne gespielt hat mit seinen trance-umrandeten Elektro-House-Tracks. Ich glaube, die gerade gehörte Arbeit kann man durchaus typisch nennen für Aeroplane, wenngleich wir sie hier als Remixer gehört haben von den britischen Friendly Fires. Paris heißt der Track, verstärkt um Au Revoir Simone. Aeroplane. Ich möchte hier an dieser Stelle etwas Lokalkolorit jetzt mal reinbringen. Ich hatte ja schon bei anderer Stelle gesagt, es gibt eine Drum-and-Bass-Spur nach Groningen. Die möchte ich aufgreifen, aber wenn ich sage Lokalkolorit, das wichtigste Datum in und um Groningen herum ist das Jahr 1672. Das weiß da wirklich jeder, das ist verrückt. 1672 hat es in Groningen eine große Schlacht gegeben. Der damalige Bischof von Münster, Bernhard von Galen, mit dem interessanten Spitznamen Kanonen Bernhard, stand vor der Stadt, die er einnehmen wollte. Und ihm erwehrte sich ein General Rabenhaupt, der dann am Ende auch die Oberhand behielt. Und dieser 28. August 1672, dieser Tag nämlich war das, der ist bis heute, ich glaube sogar im ganzen Norden von Holland, ein Feiertag mit großen Musikfestivals und vielen Feierlichkeiten mehr. Aber es gibt nicht nur das, sondern es gibt auch ein Drum-and-Bass-Trio, das sich extrem nach vorne gespielt hat mit wirklich großartigen Tracks und zuletzt unter anderem auch auf dem Metalheads-Label aus England um Goldie herum gelandet ist. Es ist das Groninger Trio Noisia, das interessanterweise in Groningen kaum jemand kennt.

1Live4, ich entsinne mich gut, ich habe schon bei anderer Gelegenheit, und die ist gar nicht so lange her, hier schon mal relativ versammelt eine ganze Reihe von niederländischen elektronischen Artists gespielt, die wirklich innerhalb der letzten 2 Jahre sich imposant nach vorne gespielt haben. Wir hörten eben Neusia aus Groningen. In der Stadt selber waren viele Plakate zu sehen, die auf eine Show des britischen Drum-and-Bass-Künstlers Drum-Funk-Artists Paradox hinwiesen. Also Breakbeat lebt in Groningen, besagten Paradox, der am 23. Januar im alten Groninger Kultclub Vera auftreten wird, habe ich dann eben auch prompt gespielt mit Black Sun. Und das hier ist für mich die absolute Nummer 1 der Niederlande, Martin Dijkers, der persönlich auf dem Eurosonic nicht anwesend war, dafür aber am Wochenende in einem Essener Club weilte. Die Veranstalter-Crew um den guten Mike hat mir das leider viel, viel, viel zu spät durchgesagt, als dass ich das hier noch hätte weiter verbreiten können. Sorry Mike, aber das muss echt ein paar Tage eher kommen. Martin Dijkers also in Essen gewesen. Hier hören wir ihn als Remixer des Scuba-Tracks The Upside. In Groningen vor Ort auch die Kölner CO-Pop-Crew, die natürlich Werbung machte für das CO-Pop-Festival, das Mitte August 2009 in Köln stattfinden wird, die gleichzeitig aber auch zumindest mit präsentierte einen neuen Dreifach-CD-Sampler, der den Sound der Stadt Köln widerspiegelt. 35 Beiträge sind drauf, die natürlich größtenteils aus dem elektronischen Lager kommen. Hier ist einer aus dem Sound of Cologne Sampler, ein Track von Gabriel Ananda. Lamakova. Sound of Cologne, 3-CD-Box, daraus hier Gabriel Ananda mit seinem Beitrag. Ich möchte gleich schließen mit einer französischen Band, die bei mir einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat. Auf dem Eurosonic Moriarty ist eine Amerikaner-Band. Wir werden noch einige Takte von ihnen hören können. Nicht alles ist Gold gewesen und hat auch erst gar nicht versucht zu glänzen. Einige Auftritte waren sehr schwach besucht. Ich selber habe zum Beispiel den einer tschechischen Band, eines Trios gesehen, vor etwa 7 zahlenden Besuchern. Die Gruppe nennt sich zu allem Unglück auch noch WWW und räumte selber ein, dass ihre Website im Grunde überhaupt nicht auffindbar sei. Die Musik war auch etwas unglücklich gewählt. Ein Laptop-Mann verstieß sich so in seine Tonkünste, dass er 2 weitere auf der Bühne stehende Leute, die Sängerin nämlich und den DJ, geschätzte 12 Minuten völlig betätigungslos vor ihren Plattentellern bzw. vor ihrem Mikrofon stehen ließ. Sowas macht eigentlich auch live immer einen ziemlich desolaten Eindruck. Einer, der sich da abmüht, und 2, die sich die Beine in den Bauch stehen. Sei es drum. Ich möchte mich an dieser Stelle bei dir, bei euch bedanken für eure Aufmerksamkeit, euch alles Liebe und Gute wünschen für die anstehende Woche. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns vielleicht am nächsten Sonntag hier wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Vier, alles Liebe, alles Gute. Und wie gesagt, wir schließen die Tür mit Moriarty aus Frankreich. Ciao, ciao. Suffer, babe, just let it.